Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 35 mit The Polecats, The Stray Cats, Gloria Jones, David Bowie, The Supremes, Randy Weston und Cecil Payne, Dennis Al Capone, Dennis Brown, Max Romeo, The Buzzcocks, The Clash, Jimmy McRacklin, Muddy Waters, Archie Bell and the Drells, Mel Brown und Dave Phillips and the Hot Rod Gang. I need love, love to ease my mind. I need to find, find someone to call mine. Well, my mama said, can't hurry, love. No, you just have to wait. Love don't come easy. It's a game of give and take. Ah! Love, love, don't come easy. Yet I keep on waiting, anticipating for that soft voice to talk to me at night. For those tender arms wrapped around me tight. My mama said, you can't hurry, love. No, you just have to wait. Love don't come easy. It's a game of give and take. How long can I wait? How much more can I take before loneliness will cause my heart hard to break? And I can't stand to live my life alone. I grow impatient for a lover to call my own. Well, I feel that I can't go on. Well, those precious words keep me hanging on. Well, my mama said you can't hurry, love. No, you just have to wait. Love don't come easy, babe. It's a game of give and take. You can't hurry, love. No, you just have to wait. Love don't come easy, babe. It's a game of give and take. Ah! Bevor Dave Phillips, Kontrabassist und Sänger, Tainted Love 1982 unter eigenem Namen veröffentlichte, war er Teil der ersten britischen Rockabilly-Szene. Damals nannte man das auch noch Neo-Rockabilly mit den Blue Cats. Auf Tainted Love hört man ihn aber mit Musikern der Band Restless, die auch Teil dieser Szene waren, genauso wie die Polecats oder die Deltas. Die Stray Cats kam erst etwas später aus den USA dazu. Wir hörten Dave Phillips and the Hot Rod Gang, gefolgt von the Polecats und natürlich die bekannteste Gruppe aus dieser Neo-Rockabilly-Szene, the Stray Cats, mit genrefernen Coverversionen. Die Originale folgen jetzt im Anschluss und so viel kann ich versprechen, Soft Cell und Phil Collins werdet ihr jetzt nicht gleich hören. Yeah. einmal Soul, danach Glamrock und dann wieder Soul. Der Reihe nach Gloria Jones, Tainted Love 1964, David Bowie, John, I'm Only Dancing aus dem Jahre 1972 und The Supremes, You Can't Hurry Love 1966. Die Stray Cats haben dieses Lied übrigens vor Phil Collins aufgenommen, fast 2 Jahre vor ihm, während Soft Cell Tainted Love fast 1 Jahr vor Dave Phillips aufnahm. Es folgt das Randy Weston Trio mit dem Bariton-Saxophonisten Cecil Payne, Hold'em Joe aus dem Jahre 1957, ein karibisch angehauchte Jazznummer, die Haupteinflüsse des Pianisten Randy Weston waren laut seiner eigenen Aussage vor allem Thelonious Monk, aber auch Duke Ellington, Count Basie, Earl Hines und Nat King Cole. Aber er wies auch immer auf das afrikanische Erbe und Element nicht nur in seiner Musik hin. Er wuchs in Brooklyn als Sohn eines Jamaikaners auf, der dort ein Restaurant betrieb, und viele von den bereits erwähnten Musikern besuchten dieses Restaurant. Darüber hinaus arbeitete Weston später viel mit der Posaunistin und Arrangeurin Melba Liston zusammen. Nun Hold'em Joe aus dem Jahre 1957, Randy Weston mit Cecil Payne. Und weil es so schön passt, danach gleich Musik aus Jamaika. Dennis Al Capone, My Voice is Insured for $500,000. Das kann ich von mir nicht behaupten, aber bei Dennis Al Capone lohnt sich das schon. Thank you. get ready, because I'm coming on strong, strong, strong, strong. I'm the hottest DJ in Radio Land, and I'm your main man. My voice is insured for over half $1 million. And I'm as cunning as the fox, and I can sting you like the wasp. So baby, come on down and let the music move you. You could come on down and let the music groove you. Lift it up and never kick it up, shake it up. When I tell you, don't you try to trouble, trouble. For if you trouble, trouble, trouble will trouble you. And the other day comes, is the other day fall. So you get on the ball and don't you start. You could let the music rock you and let the music shock you. Keep on rocking, keep on moving, keep on grooving, I will tell it to you. Gosh, you know. I might have to use my book. So come on down and let the music rock you. And you can come on down and let the music shock you. I keep on rocking, I keep on moving, I keep on doing your own thing as I will tell you. You got to be a man of your own, brother. Hear me now. I'm your main man from Radio Land, and my voice is insured for over half $1 million, you know. The ball and don't you start. You could let the music rock you and let the music shock you and let the music get you in the groupers. I'm a teasing you. I keep on rocking, I keep on shocking, I keep on moving, I keep on moving. Oh, gosh. When I ask you, and when I tell you, trouble, trouble, trouble, will I trouble you? Yeah, yeah! Hit the spot with all you've got, and you'll become the first scream of the crowd. And when I tell you, you will be my musical lollipop. So brother, come on down and let me see you hit the spot. The rubber shop is double teasing you. Two wrong can never make a right. So brother, come on down and let's not fuss and let's not fight. Brother, come on down and let us unite. This is a warning when I tell your new day is dawning. Hear me, good gosh, when I tell. Für die nächsten beiden Titel bleiben wir dem Reggae treu. Der jamaikanische Sänger, Komponist und Gitarrist Dennis Brown nahm in seinen 42 Lebensjahren von 1957 bis 1999 75 Alben auf. Wir hören von Wolf and Leopards aus dem Jahre 1977, Party Time, das auch von Brown produziert wurde, aber ursprünglich ein Lied der Heptones war. Danach Max Romeo, das Titellied für sein Album War in a Babylon, wurde 1976 mit den Upsetters im Studio aufgenommen. Produzent war Lee Perry. We'll Tribal war in a Babylon. Look at that, you see below there. Oh, Die Band The Buzzcocks kam aus Bolton, Greater Manchester, Großbritannien. Den Titel, den wir hörten, Love You More, war auf dem 1978er Album Love Bites. Die Buzzcocks existierten von 1976 bis 81, jedenfalls in der Besetzung oder einer ähnlichen, die wir gerade hörten. Die Clash waren aus London und hielten sich etwas länger als die Buzzcocks, nämlich bis 1986. Ab 1982 gab es zwar dort auch zwei Umbesetzungen, aber das kommt ja in den besten Bands und in anderen Bands vor. Manchmal bleibt allerdings auch nur noch der Name der Band übrig. Oder ein einziges Mitglied, da würde ich dann nicht mehr von ein und der gleichen Band sprechen. Das war aber bei The Clash nicht der Fall. Tommy Gunn wurde 1978 auch noch in der Originalbesetzung aufgenommen mit Joe Strummer Gesang und Gitarre, Mick Jones Leadgitarre, Paul Simonon Bass und Topper Hedden am Schlagzeug. The Clash waren ja nicht nur eine Punkband, sondern eine Punk-Rockband, die sich der Wurzeln der Musik, die sie spielten, bewusst waren. Daher war es nicht verwunderlich, dass bei vielen Auftritten The Clash die Bühne im Vorprogramm Leuten wie Bo Diddley oder Lee Dorsey überließen. Und zwar gerne überließen. Ich meine, die folgenden drei Interpreten und Bands hätten The Clash auch gerne auf ihren Touren gesehen. Wir fangen an mit Jimmy McCracklin, The Wobble, in einer schnellen Version aufgenommen für Mercury. Danach Muddy Waters, Trouble No More. Und zum dritten Archie Bell and the Drells, etwas Soul aus dem Jahre 1968, Tighten Up. Baby, grab your partner. Now all you do is Musikalisches Fundbüro ist fast schon wieder vorbei. Zum Abschluss hören wir den Gitarristen Mel Brown der zwischen 1967 und 1973 mehrere Alben für das Jazzlabel Impulse aufnahm. Wir hören aus dem Jahre 1967 Chicken Fat. Das war's. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Frank Frammert Matthias.